mutig schlagen. Bürger, nehmt die Waffen zur Hand. Bürger, lasst euch sagen, euch wird man mutig schlagen. Bürger, nehmt die Waffen zur Hand. Rede, lass mich gehen. Hörst du sie singen? Schau, wie sie springen. Kann nicht stille stehen. Rede, lauf, lasse mich gehen. Lauf, Schritt, sing, sang und zählen. Wähle, ich kann nicht wählen. Meine Kameraden, ich fand. Lauf, Schritt, sing, sang und zählen. Wähle, ich kann nicht wählen. Meine Kameraden, ich fand. Für uns General, für uns zur Hölle, wir sind zur Stelle, fallen wir einmal, siegen wird unser Fanal. Fallschirm, Kameraden, ihr dürft nie verzagen, legt nie die Waffen aus der Hand. Fallschirm, Kameraden, ihr dürft nie verzagen, legt nie die Waffen aus der Hand.